Auftakt im Schwarzwald. Einige der 62 Artikel, so von den Bauern der Grafschaft Stühlingen am 6. April dem Kammergericht übergeben wurden. Zum 9. Schlimm, dass die vom Gericht, so sie nit nach Gefallen der Amtleut urteilen, vor das Landgericht werden gefordert und etwan gestraft und nit frei urteilen dürfen. 14. Dass uns die Frohnwälder und andere Geholzer wieder altherkommen zu brauchen benommen wird. 15. Dass unser Herrschaft, ihre Amtleut und Diener mit Hetzen, Beizen und Jagen über die Äcker und auch zu unbequemlicher Zeit ohne Scheu reiten und gehen, die Frucht verwüsten und Schaden tun. 16. Dass die Herrschaft die Wasser so durch unsere Güter gehen, uns wieder altherkommen genommen und Fischern geliehen haben. 23. Dass wir herkommende Zins und Renten nicht wissen. 27. Dass wir müssen das Holz geben, so einer mit dem Brandgericht ward. 31. Dass die Herrschaft den Zoll nimmt, aber wir Weg, Steg und Brücken bauen müssen. 35. Vom Vogtrecht sagend. So haben sie sich vorgenommen, eine Neuerung und schlagen auf unsere Güter ein Summ Gelds, das wir jährlichen geben müssen, dadurch wir hochlich beschwert. 44. Hat ein Gemeind zu Stühlingen auf ihre Eigenkosten und Arbeit ein Badstuben gebaut, dieselbige um einen jährlichen Zins verliehen. Hat unser Herrschaft in kurzen Tagen uns der Badstuben ohne Recht entsetzt, dieselbige abgedrungen und ohne alle Bezahlung und Widerlegung genommen und einem Bader geschenkt. Wie sich dann der Bader öffentlich berühmt, er habe des Brief und Siegel. 53. Von Frondienst. Es werden die Dörfer gezwungen, Holz in Kalkofen zu fuhren, helfen brennen und allen Zeuge zu fuhren, so die Herrschaft bauet. Und müssen also ihre Güter unbebauet lassen. Bitten, mit Recht zu erkennen, dass sie damit nit sollen beschwert, sunder dieser Frondienste ledig werden und die zu tun nit schuldig sein. 54. Dass wir müssen den dritten Pfennig geben von Holz, das wir aus unseren eigenen Wäldern verkaufen. 59. Die Leibeigenschaft belangend. Wiewohl von Recht ein jeder anfänglich frei geboren und ohne dass wir oder unsere Vorfahren je verschuldet hätten, dass wir zu der Leibeigenschaft genommen werden sollten, jedoch wollen unsere Herrschaft uns für Eigenleut haben, halten und vermeinen, dass wir ihnen alles tun sollen, was sie uns heißen, als wären wir geboren Knecht und es mit der Zeit dahin mocht kommen, dass sie uns auch verkaufen würden. Ist unser Bitt zu erkennen, dass sie schuldig seien, uns der Leibeigenschaft zu erlassen und keinen mehr zu derselben dringen wollen. Wir sonst als getreu Untertanen außerhalb dieser Beschwerden unserer Herrschaft tun, was wir von alters here schuldig gewesen. Wir wollen uns vorbehalten haben, diese unsere Beschwert klagen zu mehren, mindern und ändern und sonst alle unsere Notdurft fürzubringen.